Erster, ich frage, hat Gott sein Volk verlassen? Nein, niemals. Ich bin selbst ein Israelit. Ich komme aus Abrahams Familie und Benjamins Stamm. Zweiter, Gott hat sein Volk nicht verlassen. Er hat es schon vorher ausgewählt. Wisst ihr, was die Bibel durch Elia sagt? Elia sprach zu Gott über Israel. Dritter Herr, sie haben deine Propheten getötet. Sie haben deine Altäre zerstört. Ich bin allein übrig. Jetzt wollen sie mich auch töten. Vierter, aber was sagte Gott zu ihm? Ich habe 7000 Männer behalten. Sie haben Baal nicht angebetet. Fünfter, so gibt es auch jetzt eine kleine Gruppe. Gott hat sie aus Gnade ausgewählt. Sechster, wenn es aber durch Gottes Gnade ist, dann kommt es nicht von guten Taten. Sonst wäre Gnade keine Gnade mehr. Siebter, was bedeutet das? Israel hat nicht bekommen, was es suchte. Die von Gott Ausgewählten haben es bekommen. Die anderen wurden hart im Herzen. Achter, es steht geschrieben, Gott gab ihnen einen Geist, der sie betäubt. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Das ist so bis heute. Neunter, und David sagt, ihr Tisch soll eine Falle für sie sein. Er soll ein Grund zum Stolpern und zur Strafe sein. Zehnter, ihre Augen sollen dunkel werden, damit sie nicht sehen. Man soll ihren Rücken für immer beugen. Elfter, ich frage, war es Gottes Ziel, dass sie fallen? Nein, niemals. Durch ihren Fehler kommt die Rettung zu den anderen Völkern. Das soll Israel neidisch machen. Zwölfter, ihr Fehler macht die Welt reich. Ihre Ablehnung macht die anderen Völker reich. Wie viel mehr wird ihre volle Annahme Gutes bringen? Dreizehnter, ich sage euch, ihr anderen Völker, ich bin ein Apostel für die anderen Völker. Darum schätze ich meinen Dienst sehr. Vierzehnter, ich will meine Landsleute neidisch machen. Vielleicht kann ich einige von ihnen retten. Fünfzehnter, ihre Ablehnung bringt Frieden für die Welt. Was wird ihre Wiederannahme bringen? Es wird wie neues Leben sein. Sechzehnter, wenn der erste Teil heilig ist, dann ist auch die ganze Menge heilig. Wenn die Wurzel heilig ist, dann sind auch die Zweige heilig. Siebzehnter, einige Zweige wurden abgebrochen. Du warst ein wilder Ölbaumzweig. Du wurdest auf den edlen Ölbaum gepfropft. Jetzt hast du Teil an der Kraft der Wurzel. Achtzehnter, sei nicht stolz auf die anderen Zweige. Wenn du stolz bist, denk daran, du trägst nicht die Wurzel. Die Wurzel trägt dich. Neunzehnter, du könntest sagen, die Zweige wurden abgebrochen, damit ich gepfropft werde. Zwanzigster, das stimmt. Sie wurden wegen ihres Nichtglaubens abgebrochen. Du aber stehst fest durch deinen Glauben. Sei nicht überheblich, sondern hab Respekt. 21. Gott hat die ursprünglichen Zweige nicht geschont. Dann wird er auch dich nicht schonen. 22. Sieh Gottes Güte und seine Strenge. Seine Strenge ist für die, die abgefallen sind. Seine Güte ist für dich, wenn du in seiner Güte bleibst. Sonst wirst auch du abgeschnitten werden. 23. Auch jene werden wieder gepfropft werden. Das ist, wenn sie nicht im Nichtglauben bleiben. Gott kann sie wieder einpfropfen. 24. Du wurdest von einem wilden Ölbaum abgeschnitten. Du wurdest anders als normal auf den edlen Baum gepfropft. Wie viel leichter ist es für die ursprünglichen Zweige? Sie werden wieder auf ihren eigenen Baum gepfropft. 25. Meine Brüder, ich will euch ein Geheimnis erzählen. Ich will nicht, dass ihr zu klug seid. Ein Teil Israels ist hartnäckig geworden. Das bleibt so, bis viele andere Völker zu Gott gefunden haben. 26. Danach wird ganz Israel gerettet werden. Es steht geschrieben, der Retter kommt aus Zion. Er wird die Sünden von Jakob wegnehmen. 27. Das ist mein Versprechen an sie, ich werde ihre Sünden wegnehmen. 28. Wegen der guten Nachricht sind sie Feinde. Das ist euch zuliebe. Aber wegen Gottes Auswahl sind sie geliebt. Das ist ihren Vorfahren zuliebe. 29. Gottes Geschenke und seine Berufung kann man nicht ändern. 30. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Jetzt habt ihr Gnade bekommen. Das geschah durch Israels Nichtgehorsam. 31. So sind auch sie jetzt nicht gehorsam. Sie sollen auch Gnade bekommen. Das geschieht durch die Gnade, die ihr bekommen habt. 32. Gott hat alle Menschen in den Nichtgehorsam eingeschlossen. So kann er allen Gnade zeigen. 33. O, wie groß ist Gottes Reichtum? Wie groß sind seine Weisheit und sein Wissen? Seine Entscheidungen sind nicht zu verstehen. Seine Wege sind unbekannt. 34. Wer hat Gottes Gedanken verstanden? Wer war sein Berater? 35. Wer hat Gott zuerst etwas gegeben, damit Gott es ihm zurückgibt? 36. Alles kommt von Gott. Alles ist durch ihn und für ihn. Ihm gehört die Ehre für immer. Amen.